Fräulein Grete, wenn ich mit Ihnen kann. O Fräulein Grete, gehör ich Ihnen ganz. Sie sind das Süßeste, das reizendste Geschöpf, das es gibt. Und wer sie kennt, ist im Moment in sie verliebt. O Fräulein Grete, mir wird so kalt und warm, und ich erröte, wenn ich sie halt im Arm. Bei jedem Tango-Schritt tanzt Tango mit, mein Herz so wie toll. O Fräulein Grete, das ist wundervoll.